قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. O meine Brüder, O ihr Duat, wisset, dass ihr Feinde habt. Wisset, dass ihr Neider habt. Nicht jeder bekommt diese Ni'ma, Da'wa machen zu können. Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt es nicht jedem, diese Botschaft zu tragen. Und er erlaubt es nicht jedem, diese Botschaft zu verkünden. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. Diese Neider, sie finden keine Ruhe. Bis ihr stürzt. Wer sind diese Menschen? Das sind die Kritiker dieser Umma. Sie versuchen, Allah subhanahu wa ta'alas Licht auszulöschen. Mit deren Kritik wollen sie den Da'iya schaden. Aber eins müssen sie wissen. Sie schaden damit die Da'wa ila Allah. Und subhanallah, Allahu Akbar, diese Leute, sie verhindern möglicherweise, dass durch ihr Verhalten, durch ihr übles Gerede, andere Menschen zum Islam konvertieren. Oder dass Leute, dass Geschwister im Islam, die einen schwachen Iman haben, dass deren Iman dadurch gestärkt wird. Durch ihr Gerede verhindern sie, dass man den geraden Weg gehen kann. Durch ihr Gerede und ihre strenge Art schrecken sie die Menschen ab. Die Duat hier, Alhamdulillah, rufen zum Islam, rufen zu Din Allah. Aber es gibt immer wieder welche in der eigenen Umma, die Kritiker sind, die seit 3 oder 4 Tagen den Teppich ausgerollt haben, die vielleicht gerade mal die Fatiha auswendig gelernt haben, die einen Bart haben, 10 Meter lang, ein weißes Kamis. Aber Allahu Alam und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es besser. Mit ihren Anschuldigungen, mit dem Erklären, dass der und der kein Muslim ist, mit diesem ganzen Wirrwarr, zeigen sie eine Sache, dass sie unter ihrem weißen Kamis ein schwarzes Herz tragen. Ittaqullah. Subhanallah al-Azim. Der Bruder spricht über Sorte von Menschen, die befinden sich mitten in dieser Umma. Die sehen aus wie Muslime. Sie kleiden sich wie Muslime, alhamdulillah. Der Name ist vielleicht Muhammad, Abdullah, Salih und Khadija. Diese Leute, subhanallah, haben nur eine Aufgabe. Ihre Aufgabe ist, die ganze Zeit zu lauern und warten auf Fehler von anderen, Geschwistern. Diese Leute sind vergleichbar mit einer Müllfliege. Ich wiederhole nochmal, diese Leute sind zu vergleichen mit einer Müllfliege. Wieso und weshalb? Wie ein Scheich sehr schön gesagt hat, eine Müllfliege, wenn die über eine grüne Wiese fliegt, wo viele schöne Blumen sind, schöne duftende Blumen sich befinden, diese Fliege fliegt über die ganze Wiese, über die ganzen schönen Blumen und Rosen, welche gut duften, mashallah, aber irgendwo versteckt in dieser Wiese, in diesem Garten, eine kleine Ecke, wo Müll ist, subhanallah. Diese Müllfliege lässt die ganze Wiese und landet nur auf den Müll. Ajib. Genauso sind diese Leute. Es gibt Duat und Muslimin unter uns, mashallah, die sich bemühen für diese Umma und die sich anstrengen, um ihre Umma zu unterstützen und zu helfen mit dem, was sie können. Und diese Menschen, diese Duat sind auch nur Menschen. Wie Rasulullah sagt, kullu ibn Adam khata. Jeder Sohn Adam begeht Fehler. Und manche Brüder, wie Al-Sheikh sagte, sagt diese Leute beispielsweise, ein Bruder besitzt sehr viele gute Eigenschaften. Beispielsweise 99 gute Charaktereigenschaften und nur ein Fehler hat dieser Bruder. Diese Menschen, subhanallah, sind blind gegenüber diesen 99 guten Eigenschaften und Charaktereigenschaften dieses Bruders und suchen ausgerechnet nach dieser einen Fehler. Der Scheich sagte, das ist ein Beweis, dass ihre Herzen krank sind, oder ja, billah. Ein weiterer Beispiel für diese Sorte von Muslimen ist wie auch eine Fliege, die über den Körper des Menschen fliegt. Das ganze Körper ist gesund, mashallah, gesund und sauber und rein. Es befindet sich aber in diesem Körper eine kleine Verletzung, eine ganz kleine, die muss man suchen. Diese kleine Blessur oder Verletzung ist vereitert ein bisschen. Diese Fliege, subhanallah, landet nur auf diese vereitete Stelle. Das ist, der ganze Körper ist gesund. Warum landet sie nicht auf den gesunden Stellen, sondern sie landet auf den vereiteten Stellen? Genauso sind diese Menschen. Viele Muslimin und Muslimat haben besondere Eigenschaften. Sie haben aber auch Fehler, weil sie Menschen sind, weil niemand vollkommen ist. Auch die Duat, die Ahn, sie rufen zu Allah, sie bemühen sich. Sie haben sehr gute Charaktereigenschaften, haben auch Fehler. Weil wenn nur diejenigen Da'wah machen dürfen, die keine Sünde und Fehler haben, dann darf nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam Da'wah machen. Und keiner nach ihm darf diese Da'wah machen. Und subhanallah, ich stelle mir die Frage, ist das hier die Umma von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar, die Sahabas haben zusammengehalten. Alle haben zusammengehalten. Und der eine hat den Fehler vom anderen bedeckt. Und gerade in der Öffentlichkeit. Und was ist mit uns? Subhanallah, unsere Lage, unser Ansehen in der Öffentlichkeit. Das haben wir solchen Leuten zu verdanken, die Fehler innerhalb der Umma suchen. Leute aus den eigenen Reihen. Das sind Brüder. Allahu Akbar. Das sind Unruhestifter. Sie suchen Fehler und sagen dann, sie ermahnen, beziehungsweise sie wollten Nasiha geben und das in der Öffentlichkeit. Allahu Akbar. Imam Ash-Shafi sagte was? Rahimallah. Eine Nasiha vor den Menschen ist keine Nasiha, sondern eine Fadiha, eine Bloßstellung. Denkt mal drüber nach. Meine lieben Geschwister da draußen, ich gebe euch ein Beispiel für diesen Menschen. Wie krank sie sind, wal'iyadu billah. Wenn jemand auf dem Boden gefallen ist, der kann nicht weiter fallen. Damit will ich sagen, diese Menschen, die solche kranke Herzen besitzen, die nur nach Fehler suchen und die zerfressen sich innerlich durch ihren Neid, wal'iyadu billah. Und dadurch zerfressen sie ihre Hasanat, wie Feuer, wal'iyadu billah, Holz zerfrisst. Diese Menschen, wenn die dich sehen, dass du auf dem Boden gefallen bist, das interessiert sie gar nicht. Manche von ihnen freuen sich sogar, wal'iyadu billah. Aber beginnst du aufzustehen, um gleiche Höhe wie sie zu sein, bis Allah subhanahu wa ta'ala dir weitere Möglichkeiten und Fähigkeiten gibt, wodurch du besser als sie wirst. Ob es jetzt durch Ilm ist oder Da'wah ila Allah. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir die Möglichkeit gegeben, hat dich ausgesucht, ein Besserer zu sein als sie. Das können die nicht abhaben. Diese Menschen, sie werden mit allen Mitteln versuchen, dich wieder runterzuziehen, indem sie deinen Ruf schädigen, wal'iyadu billah. Eigentlich, sie schädigen nicht den Ruf dieses Da'i, sondern sie schaden damit die Da'wah ila Allah. Und sie stellen die Da'wah ila Allah Steine auf den Weg. Und danach werden sie gefragt, Yawm al-Qiyamah. Und die Abrechnung wird dafür hart sein. Sie werden keine Ruhe finden. Wallahi, sie werden keine Ruhe finden. Tag und Nacht lästern sie. Tag und Nacht werden sie versuchen, du mit ihren Munde, wal'iyadu billah, indem die Verleumdung betreiben, a'udhu billah, damit die all das zerstören, was du aufgebaut hast für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn sie dir schaden, ist es nicht schlimm, aber sie schaden dieser Religion, wal'iyadu billah, indem sie es hindern, dass das Gute sich verbreitet und dass das Schlechte sich verbietet. Subhanallah al-Azim. In Subhan Rabbi. Subhanallah. Diese Menschen, wallahi, sie werden mit dir nicht zufrieden sein. Sie werden dich als Sündiger sehen, so lange als Sündiger sehen, und sie werden deine Reue nicht annehmen, diese Menschen. Erst wenn du am Boden liegst, zerstört bist, bis du, a'udhu billah, deine Aufgabe verlässt und vernachlässigt, erst dann freuen sich ihre Herzen, wa'iyadu billah. Ich frage mich hier, ob das ein Herz eines Mu'min ist, oder das ist ein Herz eines Munafiq. Weil jemand, der aufrichtig ist und ehrlich ist und wahrhaftig ist in dieser Religion, der traut sich nicht. Er wagt sich nicht, dieser Religion zu schaden, auf keiner Weise. Und der wahre Mu'min, liebe Geschwister, wie der Bruder vorhin gesagt hat, wenn du einen Fehler siehst bei deinem Bruder oder bei einem Da'ia oder einem Alim, fang nicht an, direkt Takfir zu machen. Fang nicht an zu urteilen. Er ist Kafir, er ist kein Mu'min, er ist ein Munafiq, wal'iyadu billah, und fängst an, diese Da'wa zu schaden, wal'iyadu billah. Obwohl diese Da'wa mehr Nutzen bringt für die Umma und für die Jugend, mehr als den Schaden, den du, a'udhu billah, gebracht hast. Diese Menschen sollen Allah fürchten, azza wa jalla. Denn eins müssen sie auch wissen. Einer unter uns, vielleicht diese Duat, irgendeiner von uns, über dem sie reden, vielleicht ist das ein Waliullah. Und Allah hat gesagt, azza wa jalla, man aada li waliya, faqad aadantuhu bil harb, wa aina meine wali, aina meine awliya, zum Feind nimmt. Allah sagt, ich erkläre dieser Person den Krieg. Versteh das einfach, wenn Allah dir den Krieg erklärt, wallazi la ilaha illahu, wenn die gesamte Menschheit auf deiner Seite ist, du hast verloren, Dunya und Akhira. Und wie der Bruder vorhin sehr schön gesagt hat, die Worte vom Imam Shafi'i, rahimahullah. Du behauptest, ein aufrichtiger Diener zu sein. Du behauptest, ein guter Muslim zu sein. Du siehst deinen Bruder einen Fehler machen, unbewusst oder aus Schwäche. Und das Erste, was du tust, du gehst überall, wal'iyadu billah, und beginnst deinen Bruder zu entblößen. Und wisse, der Hadith von Rasulullah s.a.w. satara abdan, الدنيا سترى الله ستره الله يوم القيامة. Bei seinem Bruder bedeckt in dieser Dunya. Das heißt, er entblößt ihn nicht, wenn er gesehen hat, dass er einen Fehler gemacht hat. Was passiert dann? Allah bedeckt dich يوم القيامة vor der gesamten Menschheit. Allah schämt dich ab vor der gesamten Menschheit, damit ihr deinen Fehler يوم القيامة nicht mitbekommen. Damit ihr deinen Mangel nicht mitbekommen. Das ist das, was der Islam uns lehrt. Das ist das, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gelernt hat. Und wisse, dass du auch selber nicht frei von Fehlern bist. Und wisse, eine Sache sage ich euch, wallahi alladhi la ilaha illahu, kama tadinu tudan. Wie du die Menschen heute behandelst, Allah wird Leute zu dir schicken, die dich genauso behandeln, die dich entblößen werden für die gesamte Menschheit, heute und morgen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Sehe ich Fehler bei meinem Bruder? Ich gehe hin, ich gehe zu ihm, ich ziehe ihn zurück und sage ihm, Achi, du hast einen Fehler gemacht. Achi, aber fürchte Allah. Wenn er das bewusst gemacht hat, dann ermahne ihn. Erwecke in ihm die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, damit er dies nicht mehr wiederholt. Aber allein, wenn du aufrichtig bist, wenn du ehrlich bist in deiner Nasiha und wenn er das unbewusst gemacht hat, dann erinnere dich an die Geschichte des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam mit dem wüsten Araber, der in der Moschee uriniert hat. Wie hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam den Übel verändert, alaihi salatu wasallam? Und du behauptest, Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen? Muhammad alaihi salatu wasallam war nicht streng und war nicht hart zu seiner Umma sallallahu alaihi wasallam. An meine Brüder, an die Duat, wallahi, wallahi, ich bin stolz auf euch. Ich bin auf jeden stolz, der die Fahne Allah subhanahu wa ta'ala hochhält. Ich bin stolz auf jeden, der Dauer im Stillen macht, bis über den, der Flyer verteilt und der Videovorträge macht. Ich bin auf euch alle stolz. Macht weiter so, inshallah ta'ala. Es ist wichtig, dass wir nur Allah subhanahu wa ta'alas Botschaft weitergeben und Allah subhanahu wa ta'ala gefallen und sein Wohlgefallen haben. Und nur diesen Weg sehen. Ich gebe euch ein kleines Beispiel von einem Sheikh. Der hat gesagt, derjenige, der Duat, der Dauer betreibt, ist wie jemand, der sich eine Leiter erbaut und die Leiter immer mehr nach oben gebaut wird. Und er versucht, diese Leiter zu erklimmen. Und die ganzen Neider, die befinden sich unten und werfen, immer wieder versuchen sie mit Steinen nach ihm zu werfen und ihn zu treffen. Und vielleicht gelingt es denen manchmal und manchmal geht man ein Stück zurück, aber man muss immer versuchen, nach oben zu streben und immer weiter hinaufzugehen und die Leiter zu erklimmen. Und später ist es so, inshallah, dass der Da'ya so weit oben ist, dass sie die Steine von diesen Neider nicht mehr erreichen. Dann schaut er auf die Neider herab. La ilaha illallah. Ein Gelehrter hat uns gelehrt, hat uns einen Rat gegeben, einen wunderschönen Rat. Derjenige, der für Allah subhanahu wa ta'ala arbeitet, er hat auf jeden Fall Feinde und Shayatin und Djinn. Und das Schlimmste ist, dass diese Feinde sind unter den Muslimin selbst. Und ich rede hier über den Kritikern. Die haben diese Kritik als ein Job genommen. Manche Menschen kommen zum Unterricht bei anderen Brüdern beispielsweise oder hören sich Vorträge mit der Absicht, Fehler zu suchen, um andere zu kritisieren. Manche hören, um zu lernen, mashallah. Und es gibt andere, die sind hochmütig, die glauben, ja sowieso, das alles kenne ich, brauche ich mir nicht anzuhören. Der Einzige, der von diesen Leuten profitiert, ist der, der lernt. Mit der Absicht kommt Bescheidenheit, um zu lernen. Was ich hier sagen will, inshallah, Rabbil Alamin, die Leute, die versuchen, die Ulama oder die Duat ila Allah zu schaden, sind vergleichbar mit Hagelkörnern. Hagelkörner, die auf einen Felsen schlagen. Und jedes Mal, wenn die auf den Felsen schlagen, gehen die selber kaputt. Aber der Felsen beweist damit seine Standhaftigkeit. Und beweist damit, dass er der Stärkere ist. So ist ein Da'ya für Allah subhanahu wa ta'ala. Die Kritik anderer schadet ihm nicht, stört ihn nicht. Er beweist ihm, wie stark er ist und wie standhaft er ist, wie dieser Felsen, liebe Geschwister. Also, liebe Geschwister, die ihr Da'wa macht, ila Allah azza wa jal, bleibt standhaft und verachtet diese Menschen. Ignoriert diese Menschen, schenkt ihre Worte keine Zeit und kein Ohr. Unser Motto ist, und der Motto aller Duat in dieser Dunya, ist, Qawlullahi Jalla wa Ala, Qul mutu bi ghaydhikum. Sterb, sterb, sterb an euren Rimmen. Rimm. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allahi wa amila salihan. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم